Mehrere Tote und Verletzte, das ist die Bilanz einer Schießerei in einem Lager von Sinti und Roma in Nordfrankreich. Nach Angaben des Innenministeriums soll zunächst ein Mann in das Lager eingedrungen sein. Dort erschoss er eine Frau, deren Baby und dessen Großvater. Als Gendarmen zur Hilfe eilten, eröffnete er auch das Feuer auf die Beamten und verletzte beide, bevor er selbst von ihnen getroffen wurde. Einer der Gendarmen erlag wenig später seinen Verletzungen. Außerdem wurde bei dem Schusswechsel offenbar auch noch ein Kind getroffen. Die Hintergründe sind völlig unklar. Es soll einen heftigen Streit in dem Lager gegeben haben. Der Täter sei möglicherweise angetrunken gewesen, hieß es aus Kreisen der Ermittler. Innenminister Cazeneuve sprach von einem dramatischen Vorgang. Staatspräsident Hollande drückte den Angehörigen der Opfer in einer schriftlichen Erklärung sein Mitgefühl aus.